Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Die Palästinenser sind ein eher kleines Volk, über das aber viel geredet, berichtet und gestritten wird. Vor allem wegen des Dauerkonfliktes mit Israel. Aber wer sind überhaupt die Palästinenser? These kind of songs or music is associated with some dancing. Bei dieser Musik geht es ums Tanzen. Das ist Dabke. Bei jeder Feier, jedem Fest wird zu dieser Musik getanzt. Das machen wir wirklich gerne. Ich bin Shadi Al-Farkouni. Ich bin hier seit 2012. Ich komme aus Palästina, Gazastreifen. Und ich habe studiert Elektrotechnik in Gaza. Dann bekomme ich ein Stipendium von DAAD, Deutsche Akademische Austauschdienst. Ich habe schon promoviert bei TU München und bekomme ich auch Summa Cum Laude. Und jetzt bin ich Wissenschaftler bei TU München im Informatika. Und zur Technischen Universität in München gehört das Klinikum rechts der Isar. Hier in einem großen Labor bringt Shadi Al-Barkouni zwei Wissenschaften zusammen, Informatik und Medizin. Neben den Computern seiner Studenten stehen große medizinische Geräte, sogar ein Roboterarm. In seiner Heimatstadt Gaza, sagt Shadi, gibt es schon auch große Krankenhäuser. Aber klar, zwischen dem palästinensischen Gazastreifen und der bayerischen Landeshauptstadt liegen Welten. Von der Heimat, die Shadi vor langem verlassen hat, will er erzählen. Vom abgeriegelten Gazastreifen, den die Menschen nur selten Richtung Ägypten verlassen können. Über Israel ein- oder gar auszureisen, dafür würde Shadi nicht einmal eine Genehmigung bekommen. Der Gazastreifen ist abgeschnitten von der Welt. Ja, ich habe schon seit 6 Jahren habe ich nicht meine Familie gesehen. Ist einfach so, ich kann nicht zu Gaza reisen oder fliegen. Erste, wir haben keinen Flughafen, keine Seaport. Shadi würde es gerne auf Deutsch erklären, wie kompliziert das Leben als Palästinenser sein kann. Aber weil es auf Englisch leichter geht, wechselt er die Sprache. Shadi ist 34 Jahre alt. Mit seiner Frau, ebenfalls Palästinenserin, hat er 2 kleine Kinder. Sie leben nicht im Nahen Osten, sondern in München und teilen somit ihr Schicksal mit 6 Millionen anderen Palästinensern fern der Heimat. Etwa genauso viele leben heute noch in der Region, die früher Palästina genannt wurde. Heute sind das vor allem Israel, das Westjordanland, Ostjerusalem und der Gazastreifen. Die Hälfte des palästinensischen Volks lebt dort, die andere Hälfte im Exil. Die Palästinenser sind also ein vergleichsweise kleines Volk, über das viel geredet, berichtet, gestritten wird. Das hat vor allem mit dem Konflikt zu tun zwischen Israel und den Palästinensern. Und so versucht Shadi, es seinen deutschen Freunden zu erklären. Sometimes I explain it's not religious conflict. Ich sage dann, es geht bei dem Konflikt nicht um die Religion, wirklich nicht. Wir leben dort schließlich seit Jahrhunderten ohne einen Konflikt mit Christen oder Juden. Das Problem sind die Ressourcen, vor allem das Land. Darum geht es. Es geht um den Landstrich am südöstlichen Ufer des Mittelmeers, im Norden der Libanon, im Süden angrenzend Ägypten. Dort liegen heute der jüdische Staat Israel, das von Israel besetzte Westjordanland und der Gazastreifen, von Israel abgeriegelt und kontrolliert. Diese Gegend hat der griechische Historiker Herodot im 5. Jahrhundert vor Christus als Syrisch-Palästina bezeichnet. Die Römer, muslimische Herrscher und die Kreuzfahrer haben ihre Spuren hinterlassen. Die Bezeichnung Palästina wurde dann aber über 1000 Jahre lang nicht mehr verwendet und erst vor etwa 100 Jahren wieder. Grenzen, die man auf einer Landkarte sehen könnte, hatte Palästina zu keinem Zeitpunkt. Aber wer sind dann die Menschen, die sich selbst als Palästinenser bezeichnen? Anfang des vergangenen Jahrhunderts galten nicht nur die arabischen Muslime und Christen als Palästinenser, sondern auch die in der Region geborenen Juden. Heute dagegen wird der Begriff nur noch für die meisten der arabisch sprechenden Menschen im Westjordanland und im Gazastreifen verwendet. In Israel sind die Palästinenser die größte nicht-jüdische Minderheit. während sie sich selbst als Teil des palästinensischen Volkes sehen und womöglich Verwandte im Westjordanland und im Gazastreifen haben, werden sie von den israelischen Behörden und den Politikern meist als Araber oder als arabische Israelis bezeichnet, nicht als Palästinenser. Hier ein paar Zahlen. Im gesamten Nahen Osten leben nach palästinensischen Angaben rund 10 Millionen Menschen, die sich selbst als Palästinenser sehen. Und zwar nicht nur in Israel und in den besetzten Gebieten, sondern auch in den Nachbarstaaten, vor allem im Libanon, in Syrien und Jordanien. Viele dieser Palästinenser sind Kinder und Enkel von Vertriebenen, von Flüchtlingen des israelischen Unabhängigkeitskriegs von 1948. Für palästinensische Familien ist es entscheidend, ob sie als Flüchtlinge gelten oder nicht. Shadis Eltern stammen aus Gaza. Die Familie seiner Frau dagegen ist aus Aschkelon, heute eine israelische Stadt. 1948, das ist die zentrale Jahreszahl im gemeinsamen Gedächtnis der Palästinenser. It means that people, a lot of people, like 800,000 people, were actually expelled from their homes. Es bedeutet, dass etwa 800.000 Menschen aus ihren Häusern vertrieben wurden. Sie sind ins Westjordanland geflohen, in den Gazastreifen oder in den Libanon, nach Jordanien. Es war Krieg, aber sie haben gehofft, nach ein paar Tagen zurückzukehren. Bis heute halten die Palästinenser an dieser Hoffnung fest. Viele Familien haben noch die Schlüssel für ihr Haus. Sie wollen zurück. They were looking forward to go back. Von 800.000 spricht Shadi. 700.000 ist die Zahl, die von den Vereinten Nationen genannt wird. Es war jedenfalls mehr als die Hälfte der arabischen Bevölkerung im damals britisch verwalteten Gebiet, die ihre Heimat aufgeben musste. Aus den Hunderttausenden sind heute 5,3 Millionen palästinensische Flüchtlinge in Nahost geworden. Sie sind registriert vom Hilfswerk der Vereinten Nationen, der UNRWA. In Gaza etwa gelten sogar 2/3 der Familien heute als Flüchtlinge, auch wenn sie seit 70 Jahren dort leben. Welche zentrale Rolle der Flüchtlingsstatus für den Einzelnen und die palästinensische Gesellschaft spielt, kann man am Schlüssel erkennen. Der Schlüssel zum zurückgelassenen Haus der Familie hängt oft an der Wand des Wohnzimmers. Wenn es um den Anspruch auf Rückkehr geht, dann taucht der Schlüssel als Symbol auf. Und so ist eine oft gehörte Frage, woher kommt deine Familie? Gemeint ist eigentlich, seid ihr Flüchtlinge oder seid ihr von hier? In Israel, dem jüdischen Staat, stellen die Palästinenser heute die größte Minderheit. 20% der Bevölkerung sind arabische Muslime. Das sind etwa 1,8 Millionen Menschen. Im Westjordanland leben nach Angaben der Vereinten Nationen knapp 3 Millionen Palästinenser. Und im deutlich kleineren Gazastreifen drängen sich inzwischen fast 1,9 Millionen Menschen. Die Geburtenrate ist hoch. Im Durchschnitt haben die Familien 4,5 Kinder. Und die palästinensische Bevölkerung ist jung. Das Durchschnittsalter liegt unter 17 Jahren. Die Sprache der Palästinenser? Arabisch. Im Ausland werden sie an ihrem Dialekt erkannt. Das geht auch Shadi so. Our dialect is different from Egyptian, from Gulf area, Moroccan, definitely. Unser Dialekt unterscheidet sich vom Arabisch in Ägypten und den Golfstaaten und ganz stark vom marokkanischen Arabisch. Palästinensisches Arabisch ist wie Bayerisch. Manche Leute in Deutschland verstehen Bayerisch ja auch nicht. Aber von der Sprache unserer direkten Nachbarn in Jordanien, Syrien und im Libanon sind wir nicht weit entfernt. Nur 1-2% der Palästinenser sind Christen. Sie gehören der orthodoxen Kirche an und viele der palästinensischen Christen leben zum Beispiel in Bethlehem im Westjordanland, der Geburtsstätte Jesu, oder in Nazareth im Norden Israels. Aber der Islam, die Minarette, bestimmen das Bild der palästinensischen Städte wie Nablus, Jenin oder Hebron. In diesen Städten hat Shadi zwar Onkel und Tanten, besucht hat der junge Informatiker aus dem Gazastreifen diese Städte allerdings noch nie. Dabei liegen Gaza und Hebron gerade mal 60 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt. Ja, wir haben Verwandte in Nablus und ich kann sie nicht besuchen. Ich kenne manche nur von ihrer Facebook-Seite. Ich halte den Kontakt, obwohl ich sie noch nie getroffen habe. Andere Möglichkeiten wie Skype helfen auch. Aber es ist echt schwierig, wenn man sich nicht besuchen kann. But yeah, it's definitely not like you cannot physically visit them and so on. Das ist es, was mit fehlender Bewegungsfreiheit gemeint ist in der Diskussion über den Nahostkonflikt und die Lage der Palästinenser. Für die Menschen im Gazastreifen und im Westjordanland gibt es oft nicht einmal bei einer schweren Erkrankung oder Verletzung die Möglichkeit, in einem Krankenhaus in Tel Aviv oder Jerusalem behandelt zu werden. Aus Sorge vor Terroranschlägen bekommen meist nur ältere Palästinenser eine Genehmigung, die Sperranlagen ins israelische Kernland zu passieren. Junge Männer dagegen nicht. Auch im Westjordanland klagen die Menschen über zu wenig Bewegungsfreiheit. Und tatsächlich kann es im Westjordanland Stunden dauern, eine Strecke von wenigen Kilometern zurückzulegen, wenn israelische Checkpoints oder Militärpatrouillen eine Weiterfahrt unmöglich machen. Wovon leben die Palästinenser heute? Sie waren in früheren Zeiten vor allem Bauern. Auch heute spielt die Landwirtschaft für mehr Familien eine Rolle als in westlichen Ländern. Auch das ist ein Grund dafür, dass sich viele ihrem Land, das sie bestellen, sehr verbunden fühlen. Dabei war die Landwirtschaft in Palästina immer mühsam. Der Landstrich ist karg und trocken. Olivenbäume wachsen dort. Sie werden sehr alt, sichern die Versorgung der Familie mit Olivenöl, einem der wichtigsten Nahrungsmittel in der palästinensischen Küche. Wer durch das Westjordanland fährt, kann auch Bauern mit kleinen Herden von Ziegen und Schafen sehen. Für junge Palästinenser in den Städten ist Bildung heute eine wichtige Perspektive. Und immerhin gibt es eine Reihe von großen Universitäten, wie Bir Said bei Ramallah, Al-Quds in Jerusalem oder die Katholische Universität in Bethlehem. Auch im Gazastreifen machen jedes Jahr mehrere 10.000 Studenten ihren Abschluss. Viele Leute sind ja überrascht, dass wir in diesem kleinen Gebiet etwa 10 Hochschulen haben. Man kann Ingenieurwissenschaften studieren, Medizin oder Wirtschaftswissenschaften. Meist wird auf Englisch unterrichtet und die Bücher kommen aus dem Ausland. Was uns fehlt, ist die Forschung. Shadi sagt, dass manche Informatiker im Gazastreifen eine wirtschaftliche Zukunft haben könnten, wenn es gelingen würde, Aufträge für IT-Dienstleistungen nach Gaza zu holen. Arbeiten, die am Computer online erledigt werden können. Denn dafür muss keine Ware den einzigen Übergang zwischen Israel und dem Gazastreifen passieren. Das ist ein Nadelöhr, das in Krisenzeiten ganz geschlossen bleibt. Auch im Westjordanland ist jeder Import oder Export abhängig von israelischer Kontrolle und Genehmigung. Einige Hoffnung hatten die Palästinenser in US-Präsident Obama gesetzt. Bei seinem Besuch in Israel und bei den Palästinensern 2013 hatte Obama deutlich gemacht, dass aus seiner Sicht der Zustand in Nahost nicht von Dauer sein kann. Obama wandte sich in seiner Rede in Jerusalem am 21. März 2013 an die israelische Jugend und sagte, der Konflikt könne nur durch direkte Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern gelöst werden. Die Sicherheit Israels stehe dabei an erster Stelle. But the Palestinian people's right to self-determination, their right to justice, must also be recognized. Auch die Palästinenser haben ein Recht auf Selbstbestimmung. Ihr Anrecht auf Gerechtigkeit muss erfüllt werden. Versetzt euch doch in deren Lage. Schaut die Welt mit ihren Augen an. Es ist nicht gerecht, dass ein palästinensisches Kind nicht in seinem eigenen Land aufwachsen kann, sondern unter fremder Militärherrschaft. Es ist eine fremde Armee, die tagtäglich die Bewegungsfreiheit einschränkt, auch die der Eltern und Großeltern dieses Kindes. Es ist nicht gerecht, wenn Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser nicht geahndet wird. Es ist nicht gerecht, palästinensischen Bauern den Zugang zu ihren Feldern zu verwehren oder palästinensische Familien aus ihren Häusern zu vertreiben. Weder Besatzung noch Vertreibung ist eine Lösung. Neither occupation nor expulsion is the answer. Obama meinte die seit mehr als 50 Jahren andauernde israelische Besatzung in den palästinensischen Gebieten. Und er meinte die Haltung eines Teils der israelischen Politiker, Israel habe Anrecht auf das gesamte Land, also auch das besetzte Westjordanland, allerdings ohne dessen palästinensische Bevölkerung. Obama hatte versucht, neue Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern anzustoßen. Auch dieser Versuch verlief im Sand. Außerhalb der Region geriet der Konflikt wieder in Vergessenheit. Erst der Protest junger Palästinenser im Gazastreifen, genau 70 Jahre nach der Vertreibung im israelischen Unabhängigkeitskrieg, rückt die Palästinenser wieder in die Abendnachrichten weltweit. Die Konfrontation mit israelischen Soldaten, brennende Reifen, Schüsse mit scharfer Munition und zahlreiche tote und verletzte Palästinenser, all das durchbricht das Vergessen. Mit Gewalt gelingt das. Ohne gelingt es kaum. Das ist das Kalkül militanter palästinensischer Gruppen wie der Qassam oder Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden. Überhaupt, kriegerische Begriffe wie Märtyrer gehören zum täglichen Sprachgebrauch. So werden Tote im palästinensischen Radio oder in den Zeitungen als Shahid, als Märtyrer bezeichnet, wenn sie bei einem Anschlag auf Israelis oder bei einer Konfrontation mit der israelischen Armee ums Leben gekommen sind. Feind, Kampf, Widerstand. Diese martialische Sprache empfinden wohl die meisten Menschen außerhalb der palästinensischen Gesellschaft als fremd und abstoßend. Für die meisten Palästinenser allerdings ist der gesellschaftliche Druck groß, Unterstützung für die gemeinsame Sache zu zeigen und eben diese Sprache zu gebrauchen. Der Alltag vieler Palästinenser im Nahen Osten ist mühsam. Armut und Arbeitslosigkeit bestimmen das Leben vieler Familien. Und seit Jahren scheitern die Versuche, die Spaltung zwischen der Fatah des greisen Palästinenserpräsidenten Mahmoud Abbas im Westjordanland und der in Gaza regierenden Hamas zu überwinden. Diese Spaltung verhindert, dass die Palästinenser mit einer Stimme sprechen. Deshalb hat die Kultur eine besondere Aufgabe. Sie versucht oft, zunächst einmal die schiere Existenz der Palästinenser zu beweisen. Ohne eine eigene sichtbare Kultur wäre es noch schwieriger, auf eigene Rechte zu pochen. In Ramallah, dem politischen und wirtschaftlichen Zentrum des Westjordanlands, gibt es immerhin Geld und Interesse für Kultur, wie etwa Musikfestivals. Traditionelle Musik wie Dabke kann man dort hören. Ein palästinensisches Museum, ein moderner Neubau auf einem Hügel bei Ramallah, zeigt moderne Kunst und sammelt Belege für die Geschichte der Menschen in den verstreuten Dörfern des Westjordanlands. Aber weit bedeutender ist die Literatur, wie etwa das Werk von Mahmoud Darwish. Der 2008 verstorbene Darwish wird gerne als der palästinensische Nationaldichter bezeichnet. Die Situation seines Volks ist das Thema, das ihn am meisten beschäftigt hat. We suffer from an incurable malady, hope. Wir leiden an einer unheilbaren Krankheit, der Hoffnung. Zitiert aus If I Were Another, erschienen bei FSG Adult. Darwish wurde 1941 in Al-Barwa bei Akko in Galiläa geboren. Als er 7 Jahre alt war, wurde das Dorf von jüdischen Milizen zerstört. Die Familie floh in den Libanon. Für seinen Appell zum Widerstand ist Darwish nach seinem Tod 2008 ein bombastisches Museum in Ramallah gebaut worden. Der Bau an einem Hügel wirkt wie ein Mausoleum, an dessen Spitze eine Ausstellung Darwishs Texte würdigt. A person can only be born in one place. Der Mensch hat nur einen Geburtsort. Manche sterben aber an mehreren Orten, mehrere Male. Im Exil, im Gefängnis oder einer Heimat, die zum Albtraum geworden ist, durch Besatzung und Unterdrückung. Zitiert aus Unfortunately It Was Paradise bei University Press Group. Darwish starb in Houston in den USA. Und dort tauschte er sich regelmäßig mit dem amerikanisch-palästinensischen Schriftstellerkollegen Edward Said aus, der den Stand des Nahostkonflikts schon Ende der 90er Jahre mit Abstand betrachten konnte. In short, Israel is the measure of our failings and our incompetence. Am Ende ist Israel das Maß für unser Versagen, unser Unvermögen. Wir haben seit Jahren auf einen starken Anführer gewartet, aber es kam keiner. Wir haben auf einen großen militärischen Erfolg gewartet, aber wir sind voll und ganz besiegt worden. Wir haben auf Mächte von außerhalb gesetzt, auf die USA und damals auf die Sowjetunion. Aber niemand ist uns zu Hilfe gekommen. Eines aber haben wir nie ernsthaft versucht. nämlich uns auf uns selbst zu verlassen. Solange wir das nicht tun, mit dem festen Willen zum Erfolg, so lange werden wir keinen Schritt in Richtung Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung machen. Edward Said spricht auch die US-Amerikaner und die Europäer an, die aus palästinensischer Sicht immer zwischen eigenen Interessen in Nahost, ihrer Solidarität mit dem jüdischen Staat und der Verpflichtung zur Unterstützung unterdrückter Völker hin- und hergerissen sind. Deshalb rechtfertigt Edward Said den palästinensischen Widerstand mit der Frage: Seit wann ist ein Volk unter militärischer Besatzung zu einer Friedensbewegung verpflichtet? Oft zitiert wird Edward Said auch mit einem Satz, der Bezug nimmt auf den Massenmord der Deutschen an den Juden. Ein Satz, mit dem sich der palästinensische Schriftsteller an die Israelis wendet. Du kannst nicht einen anderen zum Opfer machen, nur weil du selbst mal ein Opfer warst. Es ist genug. Zitate nach Orientalism, Western Concepts of the Orient, Penguin Books. Als Opfer werden die Palästinenser sehr viel seltener gesehen, denn als Täter. Gerade nach gewalttätigen Protesten oder nach einem Terroranschlag sind die Palästinenser in den Augen der Weltöffentlichkeit die Aggressoren. Shadi al-Barkouni sagt, dass er die Nachrichten aus seiner Heimat regelmäßig verfolgt. Aber es sei hart und deprimierend. Junge Palästinenser mit einer guten Ausbildung nutzen die Chance, nach Europa oder in die USA zu gehen und weder Täter noch Opfer sein zu müssen. Viele der Exil-Palästinenser kehren nach Jahrzehnten in Europa oder Nordamerika zurück in die Heimat. Sie sagen dann, sie wollten den Menschen in ihrer Heimat auch etwas zurückgeben. Unternehmer gründen beispielsweise Firmen im Westjordanland. Im Ausland ausgebildete Ärzte arbeiten etwa in den Krankenhäusern in Gaza. Momentan kann sich Shadi al-Barkouni eine solche Rückkehr nicht vorstellen. Wie sollte er seinen Kindern erklären, dass sie das dreckige Salzwasser aus dem Wasserhahn in Gaza nicht trinken können, fragt er sich. Und wie sollte er erklären, dass es nur 8 Stunden am Tag Strom gibt? Für immer will er den Gedanken an eine Rückkehr aber nicht verwerfen. Es ist ja nicht so, dass bei uns alles trist und traurig ist. Wir können unser Leben schon auch genießen. Wir haben Träume und Hoffnungen. Mein Bruder lebt in Australien, meine Schwester in den Arabischen Emiraten. Wir hoffen alle, dass wir nach Gaza zurückkehren. Irgendwann. Wir hoffen also, dass wir nach Gaza zurückkehren. Wer sind die Palästinenser? Sie hörten eine Radio-Wissen-Sendung von Christian Wagner. Gesprochen haben Julia Fischer, Rainer Buck, Thomas Birnstiel und Axel Vostri, der auch Regie führte. Ton und Technik Christiane Feutz. Redaktion Thomas Morawetz.